Die Schwarzen sollen krachen, der Widerstand wächst mit größeren Zielen. Wir existieren wirklich zum Verhängnis von vielen. Unser Name lebt länger als unser Leib. Wir sind unsterblich, ihr tut uns leid. Der Böse siegt, wir Onkel Samson. Der Tanz beginnt von Flensburg bis nach Kärnten. Ja, hier sind wir, eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Ja, hier sind wir, eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Wir gehen vorwärts, ohne Furcht. Nicht am Rand, sondern mittendurch. Wir zerstören eure Mythen. Habt ihr's vernommen? Schluss mit lustig, die Onkels kommen. Ja, hier sind wir, eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Ja, hier sind wir, eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Steht auf oder sterbt auf euren Knien. Steht auf oder ihr lernt es nie. Ja, hier sind wir, eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Ja, hier sind wir, eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Ja, hier sind wir, eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Ja, hier sind wir, eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Serpentin.